Am 6. Februar gab es im Zentralen Jugendclubhaus in Pyongyang eine Gedenkveranstaltung anlässlich der Herausgabe der 20.000. Nummer der Zeitung Chungnyeon Joni. An der Veranstaltung beteiligten sich die Funktionäre, Journalisten, Redakteure und Arbeiter des Zeitungsverlags Chungnyeon Joni sowie die Jugendlichen und Studenten in der Stadt Pyongyang. Auf der Veranstaltung unterstrich der Referent: Die Zeitung, deren erste Nummer am 20. April zu C35 1946 herausgegeben worden sei, habe jahrzehntelang unter der weisen Führung von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il im Kampf für die Fortsetzung und Vollendung des revolutionären Werkes des Staatsführers ihre Mission und Pflicht ausgezeichnet erfüllt. Die ganze Route bis zur Herausgabe der 20.000. Nummer der Zeitung Chungnyeon Joni sei eine ruhmreiche Geschichte, in der die unsterblichen Verdienste der großen Menschen, die die Fortsetzung des revolutionären Werkes und die glänzende Lösung der Jugendfrage als wichtige Sachen der Revolution betrachtet und sich dafür eingesetzt hätten, für alle Generationen überliefert werden. Der Referent appellierte an alle Funktionäre, Journalisten, Redakteure und Arbeiter dazu, unter der Führung von Kim Jong-un die Geschichte der Herausgabe der 20.000. Nummer der Zeitung Chungnyeon Joni zu glorifizieren und mit dem Pinsel der Revolution die Idee und Kurs der Partei auf die Gewichtlegung auf die Jugend treu zu unterstützen.